ist schon um vier, dann muss ich euch verlassen. Nein, heute reizt mich kein Bier, könnt ihr das auch nicht fassen? Ich hab was Besseres vor, auch wenn ihr das bedauert und trauert. Spielt euren Skat mal zu dritt, heute komme ich nicht mit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, heute warten sie auf mich. Tut mir leid, aber heute lass ich euch im Stich. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, ich bin leider ausgebucht. Und ich gehe zu ihr hin, einerlei, was ihr auch versucht. Und wenn ihr meint, dass ich mich total verändert hab, sag ich, na und? Das hat alles seinen Grund. Habt nur Geduld. Morgen stell ich euch ein Mädchen vor und ihr versteht, was in mir so vor sich geht. Ah, geht mal zum Fußball allein, ihr könnt mich ja vertreten. Und heute für unseren Verein nochmal so laut trompeten. Außerdem könnt ihr mich nun mit euren Diskussionen verschonen. Ich bleib bei meinem Entschluss, da hinten kommt mein Bus. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, heute wartet sie auf mich. Tut mir leid, aber heute lass ich euch im Stich. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, ich bin leider ausgebucht. Und ich geh zu ihr hin, einerlei, was ihr auch versucht. Und wenn ihr meint, dass ich mich total verändert hab, sag ich, na und? Das hat alles seinen Grund. Habt nur Geduld. Morgen stell ich euch ein Mädchen vor und ihr versteht, was in mir so vor sich geht.